Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Neue Windräder in Himmelhausen, Frühjahrsmarkt in Nienburg und Eistrup festigt Platz 2. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Westerner Weg in Himmelhausen werden zurzeit 5 neue Windräder gebaut. In einem eigenen Umspannwerk in Haidhüsen wird der Strom in das Netz der Avacon gespeist. In das Projekt werden rund 20 Millionen Euro investiert. Zielbetreiber ist es, bis Mitte des Jahres für alle 564 Bewohner am Netz zu sein. Freitag beginnt in der Nienburger Innenstadt der traditionelle Frühjahrsmarkt. An 3 Tagen wird wieder ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Die Schausteller um Christian Bienert warten mit zahlreichen Höhepunkten auf die Gäste. Also die Highlights auf dem Frühjahrsmarkt in Nienburg werden sein der Breakdance, der Polyp und natürlich auch der große Autoscooter. Und sowohl auch wir mit unserer großen Event-Cocktailbar. Diese Standardsachen eben wie Mandeln, Schmalzkuchen, Zuckerwatte wird dabei sein. Dann haben wir eben auch philippinische oder thailändische Gerichte sind dabei. Und Bratwurst, Pommes, die Standardsachen sind, ne? Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es am vergangenen Samstag in der Zellerstraße in Nienburg. Gegen 13.30 Uhr löste ein technisches Problem den Alarm aus. Die Einsatzkräfte mussten also nicht eingreifen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Ostermontag wurden 3 Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga ausgetragen. Mit 2:0 gewinnt der TSV Eistrup gegen Verfolger Inter Comarta Nienburg. In einer Partie, die nur wenig mit fußballerischer Klasse glänzen konnte, sah es lange Zeit nach einer Nullnummer aus. Erst in den letzten 10 Minuten verhalfen dem Team von Trainer Thorsten Klein 2 gut ausgespielte Konter zum Auswärtserfolg. Ja, die Freude ist natürlich sehr groß. Ne? Die Konkurrenz mit Comarta ist sehr groß und wir wollten hier nicht verlieren heute. Und dass es nach hinten raus natürlich sogar noch mit dem Sieg gekrönt wird, Glückwunsch an die Jungs. Eistrup baut den Vorsprung auf den 3. Tabellenplatz auf 11 Punkte aus und festigt den Relegationsplatz. Inter Comarta muss den Aufstiegstraum in dieser Spielzeit nun endgültig begraben. Die weiteren Spiele im Überblick. Stöckse und Lese trennen sich torlos 0:0 und Seppenhausen-Balge gewinnt mit 3:0 in Nenndorf. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.